Was hat's gesagt? Ja, das Dirndl hat gesagt. Was hat's gesagt? Heute kommt der Frühling, der Frühling, der Frühling. Das Dirndl hat gesagt. Komm auf die Nacht, komm auf die Nacht, komm auf die Nacht. Heute darf's bei Mirling, bei Mirling, bei Mirling. Komm aber gewiss am Donnerstag, weil ich die ganze Nacht das Fenster auf hab. Komm aber gewiss am Donnerstag, weil ich die ganze Nacht das Fenster auf hab. Dirndl hat gesagt. Was hat's gesagt? Ja, Dirndl hat gesagt. Was hat's gesagt? Heute kommt der Sommer, der Sommer, der Sommer. Dirndl hat gesagt. Komm auf die Nacht, komm auf die Nacht, komm auf die Nacht. Komm auf den Gummer, Ummer, Ummer. Komm auf den Quiz am Donnerstag, weil ich die ganze Nacht das Fenster auf hab. Komm auf den Quiz am Donnerstag, weil ich die ganze Nacht das Fenster auf hab. Dirndl hat gesagt. Was hat's gesagt? Ja, Dirndl hat gesagt. Was hat's gesagt? Heute kommt der Herbst, der Herbst, der Herbst. Dirndl hat gesagt. Komm auf die Nacht, komm auf die Nacht, komm auf die Nacht. Dass man nicht stirbst, nicht stirbst, nicht stirbst. Komm aber gewiss am Donnerstag, weil ich die ganze Nacht das Fenster auf hab. Komm aber gewiss am Donnerstag, weil ich die ganze Nacht das Fenster auf hab. Dirndl hat gesagt. Was hat's denn gesagt? Ja, Dirndl hat gesagt. Ja, was hat's denn gesagt? Heute kommt der Winter, der Winter, der Winter. Dirndl hat gesagt. Komm auf die Nacht, komm auf die Nacht, komm auf die Nacht. Komm aber geschwinter, geschwinter, geschwinter. Komm aber gewiss am Donnerstag, weil ich die ganze Nacht das Fenster auf hab. Komm aber gewiss am Donnerstag, weil ich die ganze Nacht das Fenster auf hab.